Ich steh auf Polizisten, ich mag die Uniform. Ich bin sofort erregt und etwas steht enorm. Seh ich Uniformen mit Polizisten drin, ist alles zu spät und ich schmelze dahin. Ich fahr an Schlangenlinie, schon halten sie mich an. Zwei nette Polizisten winken mich heran. Doch Polizisten neigen dazu.